Willkommen zur Klingding-Sendung am 21. Juli 2017 bei FSK 93,0, 101,4 MHz im Kabel und weltweit als Livestream bei www.fsk-hh.org. Heute mit Aufnahmen aus zwei Konzerten im Rahmen von Blurred Edges Festival für aktuelle Musik Hamburg vom 2. bis 18. Juni 2017. Die Gruppe Stark Bewölkt hatte am 9. Juni ins Künstlerhaus Faktor eingeladen zum Konzert Spezifische Subjekte, Extended Solos and Manipulated Objects. Darin konfrontierte Stark Bewölkt Solopositionen aus improvisierter und elektronischer Musik mit komponierten Gitarrenduos. Beginnen wir mit einem elektronischen Solo von Svetlana Marasch. Die serbische Musikerin verortet sich zwischen Experiment, Klangkunst und New Media. Thank you. Nach dem elektronischen Solo von Svetlana Marasch nun eine Komposition von Helmut Lachenmann. Salut für Caudwell, für zwei Gitarristen. 1977 komponiert, am 9. Juni im Künstlerhaus Faktor, interpretiert vom Stuttgarter Duo Thilo Ruck und Tim Roller. Eingearbeitet in die Komposition sind ab ca. Minute 2,40 Fragmente von Christopher Caudwells letzten Kapitel »Die Zukunft der Poesie« aus der Schrift »Bürgerliche Illusion und Wirklichkeit« von 1937. Caudwell war ein englischer marxistischer Dichter, Journalist, Literaturkritiker und Philosoph. Im Jahr 1937 wird Caudwell als Soldat der Internationalen Brigaden im Kampf gegen das Franco-Regime ein Opfer des Spanischen Bürgerkriegs. Die Einbeziehung des Textes versteht Lachenmann als eine Art Denkmal für Caudwell, gewidmet, Zitat, allen Außenseitern, die, weil sie die Gedankenlosigkeit stören, schnell in einen Topf mit Zerstörern geworfen werden. So gedachte ich seiner auf meine Weise, bemächtigte mich jenes Textes, inszenierte in der Mitte des Werks eine Reihe von Salutschüssen, ließ am Ende der Form so etwas wie spanisches Kolorit durchscheinen und gab dem Werk seinen Namen. Im Folgenden die Textfragmente, ausgewählt von Helmut Lachenmann, da sie, wieder Zitat, das aussprechen, worum es mir selbst von jeher beim Komponieren gegangen ist. Weil eure Freiheit nur in einem Teil der Gesellschaft wurzelt, ist sie unvollständig. Alles Bewusstsein wird von der Gesellschaft mitgeprägt, aber weil ihr davon nicht wisst, bildet ihr euch ein, ihr wäret frei. Diese von euch so stolz zur Schau getragene Illusion ist das Kennzeichen eurer Sklaverei. Ihr hofft, das Denken vom Leben abzusondern und damit einen Teil der menschlichen Freiheit zu bewahren. Freiheit ist jedoch keine Substanz zum Aufbewahren, sondern eine im aktiven Kampf mit den konkreten Problemen des Lebens geschaffene Kraft. Es gibt keine neutrale Kunstwelt. Ihr müsst wählen zwischen Kunst, die sich ihrer nicht bewusst und unfrei und unwahr ist, und Kunst, die ihre Bedingungen kennt und ausdrückt. Wir werden nicht aufhören, den bürgerlichen Inhalt eurer Kunst zu kritisieren. Wir stellen die einfache Forderung an euch, das Leben mit der Kunst und die Kunst mit dem Leben in Einklang zu bringen. Wir verlangen, dass ihr wirklich in der neuen Welt lebt und eure Seele nicht in der Vergangenheit zurücklasst. Ihr seid noch gespalten, solange ihr es nicht lassen könnt, abgenutzte Kategorien der bürgerlichen Kunst mechanisch durcheinander zu mischen oder Kategorien anderer proletarischer Bereiche mechanisch zu übernehmen. Ihr müsst den schwierigen, schöpferischen Weg gehen, die Gesetze und die Technik der Kunst neu gestalten, sodass sie die entstehende Welt ausdrückt und ein Teil ihrer Verwirklichung ist. Dann werden wir sagen, bye. bei Unoreffreiheit nur in einem Teil der Gesellschaft wurzelt. Freiheit zu bewahren. Freiheit ist jedoch keine Substanz zum Aufbewahren, sondern eine im aktiven Kampf mit den konkreten Problemen des Lebens geschaffene Restkraft gibt keine neutrale Kunst. Ihr müsst wählen zwischen Kunst, die sich ihrer nicht bewusst und unfrei und unwahr ist, und Kunst, die ihre Bedingungen kennt. Wir gut ausdrückt, werden nicht aufhören, die Bürger gern liegen. Inhalt eurer Kunst zu kritisieren. Wir stellen die einfache Forderung an euch, das Leben mit der Kunst und Kunst mit dem Leben in Einklang zu bringen, damit eure Kunst lebendig wird. Wir verlangen, dass ihr wirklich in der neuen Welt lebt und eure Seele nicht in der Vergangenheit zurücklässt. Gib an, sagt noch gespalten, solange ihr es nicht lassen könnt. Abgenutzte Kategorien der bürgerlichen Kunst, mechanisch durch ein anderer zu mischen, oder Kategorien anderer proletarischer Bereiche mechanisch zu übernehmen. Ihr müsst den schwierigen schöpferischen Weg gehen. Die Gesetze und die Technik der Kunst neu gestalten, sodass sie die entstehende Welt ausdrückt und ein Teil ihrer Verwirklichung ist. Dann werden wir sagen, Thank you. Salut für Caldwell für zwei Gitarristen von Helmut Lachenmann 1977 komponiert, interpretiert vom Stuttgarter Gitarrenduo AA mit Thilo Ruck und Tim Roller. Eine Aufnahme vom Stark bewölkt Konzert am 9. Juni 2017. Von diesem Abend nun ein Bassklarinetten-Solo von Yoni Silver. Aufgewachsen in Israel lebt Yoni Silver seit einigen Jahren in London. Spielt neben der Bassklarinette Altsaxophon, Violine und Klavier. Er komponiert für Filme, Theaterproduktionen und Ad-Hoc-Ensembles. Bei dem folgenden Bassklarinetten-Solo präsentiert Yoni Silver, was er mit dem Statement meint: I play the bass clarinet, extended, constricted and strangulated. Thank you. Thank you.

Johnny Silver, Bassklarinette Solo. Weitere Informationen mit Links zu den Webseiten der Musikerinnen in der heutigen Klingding-Sendung finden sich auf der Webseite www.hierunda.de/klingding.html. In der zweiten Stunde der Klingding-Sendung nun Aufnahmen vom H7 Club at Blurred Edges 2017 am 10. Juni 2017, ebenfalls im Künstlerhaus Faktor mit Improvisationen in Ad-Hoc-Gruppen. Die Musikerinnen beim H7 Club waren Elisabeth Flunger, Schlagwerkerin aus Wien mit einem Tisch voll mit gesammelten Metallteilen, Dominic Lash aus Bristol, Kontrabassist, stilistisch im Bereich von Jazz, freier Improvisation und zeitgenössischer Musik aktiv, Svetlana Marasch, Belgrad elektronische Musikerin an den Schnittstellen experimentelle Musik, Soundart und neue Medien, Christoph Schiller aus Basel, Spinett mit Präparation und erweiterten Techniken, der eben vorgestellte Joni Silver Bassklarinette, J.D. Zasey, Berlin, Turntables mit Field Recordings und Fixed Sounds, aus Hamburg Gregory Büttner, Computer Objects, externalen Speaker, manipuliert Sinusfrequenzen auf den externen Speakern mit kommunizierenden Röhren und verschiedenen Objekten, Birgit Ulher, Trompete, Radio, Objects, Speaker, modelliert die Subtöne und Mehrklänge ihrer Trompete mit selbstentwickelten Dämpfern und Kurzwellenradio aus Handspeakern, Michael Meyerhof, präpariertes Cello mit hochfrequenten Anregern, Heiner Metzger, Soundtable mit Friktionsklängen von Objekten aus Metall, Holz und Styropor auf dem Soundtable, einem elektroakustischen Tisch. Hier nun eine Aufnahme mit Dominic Lash, Michael Meyerhof, Johnny Silver und J.D. Zasey. Thank you.

Nach dem Set mit drei tiefen Instrumenten, Bassklarinette, Kontrabass, Cello plus Elektronik von J.D. Zacy, jetzt ein Quartett mit Elisabeth Flunger, Schlagwerkerin mit Metallteilen auf einem Tisch, Svetlana Marasch, Elektronik, Gregory Büttner, Computer Speaker Objects und Birgit Ulher, Trompete Objects und Radio Speaker beim H7 Club am 10. Juni 2017 im Künstlerhaus Faktor. Thank you.

Am Ende der Klingding-Sendung eine weitere Aufnahme vom H7-Club beim Festival Blurred Edges 2017, die mit einer Länge von 20 Minuten über die Sendezeit hinausgehen wird. Diese Sendung wurde vorproduziert und moderiert von Heiner Metzger. Ob im Anschluss Electronic Jam auflegen wird, kann ich nicht vorhersehen. Informationen über das FSK-Radioprogramm sind bei www.fsk-hh.org, über die Klingding-Radiosendungen bei www.hierunda.de/klingding.html mit Links zu den Musikerinnen und Mitschnitten der Radiosendungen. Die nächste Klingding-Sendung für aktuelle Musik ist am 18. August von 22 bis 0 Uhr bei FSK 93,0. Ich wünsche weiter anregendes Hören. Nun mit Christoph Schiller, Spinett, Präparation, J.D. Zasey, Turntables, Gregory Büttner, Computer, Speaker, Objects, Svetlana Marasch, Electronics und Heiner Metzger, Soundtable und Objects. Thank you. Jetzt folgt hier der Klingding Nachtmix mit Kompositionen von Richard Barrett, Shem Ginai, Gordon Campe, Simon Steen Andersen und Tracks von Jaap Blonk, Mark Behrens, Milan Grügar, Felix Kubin, Anla Plantin, Madsen Kerbasch, Tristan Honsinger, dem Ensemble Tanaka und dem Splitter Orchester, von Ansgar Wilkens und Ornette Coleman, The Residents, dem San Ra Orchestra und John Zorn.